Habt ihr es gehört? Das alles war das Werk des schlauen Katers. Und so geschah es, dass der Müllers Sohn wie ein Graf behandelt, in prächtige neue Gewänder gekleidet und gebeten wurde, in der goldenen Kutsche Platz zu nehmen. Der Kater aber war glücklich, dass seine Pläne so gut gelungen waren. Nun lief er der Kutsche überall heimlich voraus und rief den Bauern auf den Wiesen, auf den Feldern und im Walde zu: Gleich fährt der König vorbei. Wenn er euch fragt, wem dies alles gehört, dann sagt ihm: dem Grafen von Carabas. Hört ihr? Sonst werden wir alle gehängt. Miau. Und sollte man es wohl glauben? Auch diese List gelang dem Kater vortrefflich. Denn wenn der König vorbeifuhr und die Leute auf den Wiesen, auf den Feldern und im Walde fragte, wem das alles gehöre, dann riefen sie alle im Chor: dem Grafen von Carabas. Da staunte der König, wandte sich freundlich zu Müllers Sohn und sagte: Ihr müsst sehr reich sein, Herr Graf. Und die Prinzessin, die den vermeintlichen Grafen längst liebgewonnen hatte, lächelte ihm huldreich zu. Der Kater war indessen zu einem wunderschönen Schloss gekommen. Darin wohnte ein Zauberer, einer der mächtigsten und reichsten der Erde. Gestiefelt und gespornt, wie er war, ließ sich der Kater bei dem Zauberer melden, verneigte sich tief vor ihm und sagte: Miau, hoch zu verehrender Herr Zauberer. Ich wollte nicht an eurem wunderschönen Schloss vorübergehen, ohne die Ehre gehabt zu haben, ohne die hohe Ehre gehabt zu haben, euch meine Aufwartung zu machen. Man hat mir versichert, Herr Zauberer, dass ihr die Kunst versteht, euch in ein Tier, gleich welcher Art, zu verwandeln. Und in welches Tier, meint man, kann ich mich verwandeln? Oh, in mancherlei Tiere, Herr Zauberer. Zum Beispiel? Zum Beispiel in einen Löwen. Wenn's weiter nichts ist. Oder in einen Esel. Was sagst du? In einen Esel? Oder gar in einen Elefanten. Oh, schon besser, mein Freund, schon besser. Wahrhaftig? Das alles könnt ihr? Aha, das und noch mehr, mein Lieber. Noch mehr? Du meine Güte, miau. Gewiss. Und um es zu beweisen, sollst du mich gleich als Löwen sehen. Als Löwen? Oh. Aufgepasst, Kater. Hokus pokus, Pixifax! Ui, ein Löwe mir! Hier geblieben, Kater! Aber ich. Ja. Nun seid ihr ja wieder ein Mensch? Natürlich, Hasenfuß. Brauchst du noch mehr Beweise? Wenn ihr erlaubt. Hör nur zu. Nur zu. Man sagte mir, Herr Zauberer, ihr könntet euch auch, aber das ist doch nicht denkbar, in ganz, ganz kleine Tiere verwandeln. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel in eine Ratte. Kleinigkeit. Oder auch in eine Maus? Lächerlich. In eine Maus? Aber das ist doch wohl gänzlich unmöglich. Unmöglich? Aha, ich will es dir beweisen. Oh, was ihr nicht alles könnt, Herr Zauberer. Ja, da staunst du, was? Miau. Aufgepasst, Kater. Miau. Hokus pokus, Pixifax. Na, Freundchen, miau, hab ich dich. Miau, miau, mein Mäuschen. Ah, nun hat sich's ausgezaubert. Und hast du nicht gesehen, war der Zauberer im Magen des Katers verschwunden. Unterdessen aber hielt die Kutsche des Königs am Schloss. Der Kater trat dem König, dem Müllerssohn und der Prinzessin auf der Treppe entgegen und sprach, indem er sich dreimal verneigte: Willkommen, Majestät! Willkommen, edle Prinzessin, im Schlosse meines Herrn des Grafen von Carabas. Wie, Herr Graf, dieses wunderschöne Schloss gehört euch auch? Miau, miau. Nein, diese Pracht. Und diese Marmorsäulen. Nun liegt es wirklich nur an euch, Herr Graf, ob ihr meine Tochter zur Frau nehmen wollt. Ich? Die Prinzessin? Ich weiß, ihr seid zu bescheiden, aber meine Tochter liebt euch, Herr Graf. Wach ich, träum ich, ist es wirklich wahr? Habt ihr mich lieb, Prinzessin? Ja, Herr, ich liebe euch. Ja. Herr König, darf ich bitten? Tretet ein in die Gemächer meines Herrn, des Grafen von Carabas, den diese Ehre für sein Lebtag glücklich machen wird. Und so geleitete der Kater den König und das glückliche Paar in den funkelnden Saal. Da wurde noch am gleichen Tage die Hochzeit gehalten und der König ernannte den Kater zum ersten Minister des Landes. Das hatte der wahrlich verdient. Nach Mäusen aber jagte er fernerhin nur noch, um sich die Zeit zu vertreiben.